Kapitel 7. Denkt, was ihr wollt. Ich mach mein Ding. Witze über dumme Blondinen treffen mich nicht, weil ich weiß, dass ich nicht dumm bin. Außerdem weiß ich, dass ich nicht blond bin. Dolly Parton, Sängerin, Songschreiberin, Schauspielerin, Altruistin, Geschäftsfrau, strahlendes Licht. Eines Tages rief mich eine Freundin, eine tolle Schriftstellerin, panisch an, weil das Thema des Buchs, an dem sie arbeitete, sie plötzlich in Angststarre versetzte. Sie konnte nicht weiterschreiben. Ihr Buch war sehr persönlich, düster und abgründig, und meine Freundin hatte Sorge, das sei zu viel. Ginge das alles zu weit? Würde sie sich damit selbst als abnormale Verrückte bloßstellen? Das bringt mich auf etwas, das man unbedingt im Griff haben muss, wenn man sein Potenzial auch nur annähernd ausschöpfen will. Sei es nun als Schriftsteller, Künstler oder Geschäftsfrau, als Vater, Fleischer, Bäcker oder Kerzenzieher. Ganz allgemein als vollentwickelter und sich selbst verwirklichender Mensch. Verschwenden Sie Ihre wertvolle Zeit nicht damit, irgendwas drauf zu geben, was andere von Ihnen denken. Einfach ausblenden, was andere sagen, meinen oder denken könnten. Wäre das nicht irrebefreiend? Solange wir Teenager oder in unseren 20ern sind, bestimmen die Meinungen anderer Menschen jeden unserer Schritte. Wenn wir älter werden und uns auf dem richtigen Weg befinden, lässt die Besessenheit davon, wie andere uns wahrnehmen, langsam nach. Doch nur wenige von uns schaffen es, diesen unsinnigen Drang gänzlich hinter sich zu lassen. Sie können es aber schaffen, wenn sie sich folgende Fragen stellen, sobald Lebensentscheidungen anstehen. Erstens, ist das etwas, das ich sein, tun oder haben will? Zweitens, bringt es mich auf dem Weg, den ich gehen will, weiter? Drittens, schade ich dabei irgendjemandem? Jemandem zu schaden heißt in diesem Zusammenhang, sein Geld zu klauen, schlechte Arbeit für ihn zu leisten oder ihm den Zugang zu Wasser zu versperren. Wahlweise auch, Völker zu versklaven, den Weltfrieden zu stören oder Ähnliches in dem Kaliber. Eine enttäuschte Mama, ein missbilligender Papa oder zornige Freunde zählen nicht dazu. Wenn wir Angst davor haben, was andere denken, anstatt zu feiern, wer wir sind, werfen wir eine nasse Decke der Stumpfsinnigkeit über unser Leben. Schon richtig, es ist Teil unseres Überlebensinstinkts, etwas auf die Meinungen anderer zu geben. Wen die Sippe verstößt, der erfriert, verhungert oder wird von Wölfen gefressen, um es mal archaisch auszudrücken. Doch da wir über ein großes Gehirn verfügen, sowie über die Fähigkeit, alles zu manifestieren, was wir uns in den Kopf setzen, gibt es noch eine weitere Option. Wer von der Sippe verstoßen wird, kann heute eine neue gründen oder finden, die eher seiner Wesensart entspricht. So kann es kommen, dass man mitten unter Menschen, die man bewundert und mit denen man sich identifiziert, genau das tut, was man gern macht. Und vielleicht fällt einem sogar eines Tages auf, dass man sich nicht mal mehr an die Namen der Leute erinnert, um deren Anerkennung man früher so verzweifelt gebuhlt hat. Niemand, der je etwas geschafft hat, das groß, neu oder es wert war, die Siegerfaust gen Himmel zu recken, hat das aus seiner Komfortzone herausgetan. Alle Vorreiter haben es riskiert, sich lächerlich zu machen und als Versager dazustehen. Manche haben für ihren Traum sogar den Tod in Kauf genommen. Denken Sie mal an die Gebrüder Wright, die Flugpioniere des frühen 20. Jahrhunderts. Können Sie sich vorstellen, wie ihr Verhalten damals ankam? Habt ihr schon von der armen Susan gehört? Susan Wright? Eine Schande, die Arme. Was ist passiert? Na ja, ihre Söhne. Als hätte sie noch nicht genug durchgemacht. Erst bringt sie zwei Söhne zur Welt, die so groß sind wie Büffel, und jetzt das. Anscheinend sind die beiden. Isst du den Rest vom Tapioca-Pudding noch? Könnte ich den sonst haben? Jetzt sag schon, Margaret. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber sie... Und nun glauben ihre Söhne, sie könnten fliegen. Eine Schande. fliegen? Ja, sie reden von nichts anderem mehr. Dabei hat sie gerade das Haus streichen lassen. Jetzt müssen sie wahrscheinlich aus der Stadt wegziehen. Und sie selbst. Sobald sie sich von der Herde entfernen und ihr wahres Selbst zum Vorschein treten lassen, finden sie sich vermutlich vorm Erschießungskommando der öffentlichen Meinung wieder. Vor allem, wenn das, was sie vorhaben, ungewöhnlich ist und außerhalb der Komfortzone aller anderen liegt. Deshalb laufen viele Menschen schreiend vor dem Leben weg, das sie so gern führen würden. Im Scheinwerferlicht zu stehen, stellt ein Risiko dar. Schauen Sie doch mal, wie wir Prominente behandeln. Jede ihrer Bewegungen wird ganz ungeniert seziert, diskutiert, verurteilt und fotografiert. Es ist ein Wunder, dass nur die Hälfte von ihnen in die Entzugsklinik muss. Sie sind verantwortlich für das, was sie sagen und tun. Sie sind nicht dafür verantwortlich, ob sich die Leute darüber aufregen oder nicht. Zwei Menschen können aus dem gleichen Kinosaal kommen. Der eine, stolpernd, mit roten Augen und völlig am Ende, hinter ihm eine Spur aus zerknüllten Taschentüchern, weil ihn der Film mehr gerührt hat als alles zuvor Gesehene. Der andere marschiert schnurstracks zur Kinokasse und verlangt sein Geld zurück, weil er meint, gerade den schlimmsten Schwachsinn gesehen zu haben, der je auf eine Leinwand projiziert wurde. Ein Film, zwei Erfahrungen. Warum? Weil es nicht am Film liegt, sondern an den Zuschauern. Was andere Leute von ihnen halten, hat nichts mit ihnen zu tun.